die jetzt nochmal? Der ist ja gar nicht rot. Warte nochmal einen Take wiederholen, so wie halt ich. Der hat die Kamm noch nicht entdeckt. Du meinst die Kleine. Du meinst ja, warum ich das Handy die ganze Zeit hier in der Hemdtasche habe. Super Shots von der Decke. Ralf, kein Thema. Brauchst keine Angst haben. Der Kantine mal bei kommt nur bei YouTube. Der deckt immer den denn auf. Weil Redporn haben uns heute nicht kaum gesperrt. Ja gut. Zu wenig Action, ne? Ja. Ja. Gut, also um nochmal eben euch wieder alle reinzubringen. Ja, das Wildschwein war gut. Du hast, glaube ich, gerade Aromatherapie mit Zedernholz praktiziert. Nee, nee, nee, die Aromatherapie kommt, wenn sie denn dann anfangen. Ja, okay. Noch ist der Tote nicht tot, deswegen dauert es noch einen Moment mit der Aromatherapie. Also, ihr beiden seid ja unten. Ich bin noch nicht tot. Ich bin bei ihm jetzt? Bin ja nachgelaufen. Ach, du bist doch wirklich nachgelaufen, ja. Okay? Gut. Ich bin der Einzige, der unten ist. Du bist der Einzige, der unten ist und aufpasst, dass die Äxte sachgemäß verlagert werden. Ja, ich guck mal, wo ich ein Krug Bier herkriege oder so. Du spielst Türsteher, glaube ich. Guckst du oder fragst du? Klatsch. Ich frag auch mal. So. Und ein Leibbrot vielleicht. Du hast nickt. Geh ins Haus rein. Links ist die Küche. An Sarah wird sich um dich kümmern. Okay. An Sarah. Ja, also du kommst auch, findest direkt, weil in der Küche wird richtig gearbeitet. Als du die Tür öffnest, kommt dir so ein richtiger Dunstschwall entgegen, was einfach damit zusammenhängt. Zur Tradition gehört es im Endeffekt, dass nach dem Aufbahren des Toten wird halt ein... Der wird halt dann verbrannt, also Feuerbestattung. Hm. Und danach gibt es einen leichten Schmaus mit kombinierter Totenwache. Also sprich, es wird zum einen, alle Anwesen werden die ganze Nacht über gespeist. Das Ganze geht bis zum Morgengrauen. Und einzeln oder in Gruppen ist es halt dann Sitte, sich von dem Toten am, ja eben an Scheiterhaufen zu verabschieden. Zu verabschieden, aber eben auch zu wachen, dass er... sie nicht plötzlich in den Geist oder Schlimmeres verwandelt. Hm. Wir nehmen das mit der Totenwache noch ernst. Ja. Gut. ja. Während du oben alles vorbereitest, ihn, weiß nicht, mit irgendwelchen rituellen Ölen salbst oder was auch immer dir davor schwebt. Ja, wenn er irgendwie noch was von sich geben kann, würde ich den fragen, ob der noch irgendwas zu beichten hat. Ja, wir reden von letzten Reden. Hast du noch was zu beichten, mein Sohn? Mein Sohn, du bist nicht mein Sohn. Was? Die Tradition. Merkst also, seine Lippen bewegen sich noch, aber es kommt eigentlich nur noch ein Seufzen raus. War nebenbei auch sehr leise, das hast du gerade noch so eben hören können. Ja, deswegen sitze ich ja nebenbei ihm und flüstere ihm erstmal so ins Ohr und höre dann zu, wenn er noch was zu sagen hat. Okay, die Tradition. Ja, da kümmern wir uns. Die Traditionen werden gewahrt werden. ja, also einige Augenblicke später, während du eben damit beschäftigt bist, die Riten vorzubereiten, wartest, ob vielleicht doch noch etwas mehr aus ihm, ja, also ob er noch mehr hervorbringt. Das klingt irgendwie eklig, aber ja, noch mehr Worte sagt, so. plötzliche Flatulenz. Ja. Also er bäumt sich ein letztes Mal auf und liegt dann im Endeffekt mit aufgerissenem Mund, aufgerissenen Augen vor dir im Bett. Sein Sohn greift ihn an den Arm, fühlt, ob der Puls da ist und schüttelt traurig den Kopf und nimmt etwas Abstand, damit du dein Werk tun kannst. Und ja, die Frauen und auch vor allen Dingen die Kinder, aber auch ein Teil der Bediensteten brechen durchaus in Tränen aus. Also, wie du ja auch weißt, als ehemaliger Gastmitarbeiter, es wird dort relativ, also es gibt dort keine Sklaven, weil die Ansage war immer, das ist eine harte Arbeit. Man muss sich aufeinander verlassen können, deswegen wurde dort nicht mit Sklaven gearbeitet. Aufgrund des äußerst wertvollen und guten Holz, das man da aus dem Wald schlagen konnte, war das auch durchaus noch wirtschaftlich machbar. Entsprechend war der alte Tal durchaus beliebt, verhältnismäßig beliebt als für einen Chef oder Großgrundbesitzer. Ja, ich führe die letzten Riten für ihn noch durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in dem Augenblick schon anfangen soll, hier mit dem Seelenfangen. Nee, das musst du sowieso erst, wenn also was schief geht. Genau, also das ist jetzt einfach, du kannst jetzt im Endeffekt einfach mal eine Probe auf Wissen würfeln. Ja. Ist ja gar nicht so wissend. Ja, aber immer noch plus 1. Also 1. Mhm. Ja, mühevoll rufst du dir die einzelnen Schritte, die nun nötig sind, ins Gedächtnis und fluchst innerlich ein wenig, dass ja nicht noch die Priesterin Ashia oder die halt als Mitglied der Sitale der Nacht eigentlich prädestiniert für diesen Job gewesen wäre. Aber sie war halt einfach nicht auffindbar. Die Drucku. Weil die hätte das wahrscheinlich deutlich besser hinkriegen können als du. Aber mit etwas Stammeln, also Ruhm wirst du heute nicht gewöhnen, spulst du die nötigen Litaneien herab, gibst die nötigen Anweisungen, dass der Scheiterhaufen noch aufgeschichtet wird. Drei Prise Salz in die Hand. Ja. Und ja, sorgst im Endeffekt dafür, dass dass Augen und Mund ordentlich geschlossen werden, dass der Verstorbene in ein Betttuch gewickelt wird und dann wird er halt mit von mehreren starken Männern nach unten getragen, ordentlich auf den nun inzwischen schon vorbereiteten Scheiterhaufen aufgebahrt. Und so ist es nach einigen Stunden, die Sonne nähert sich so langsam den Horizont an dir. Ich salze währenddessen die Leiche. Damit sie sich besonders gut hält. Nein. Wird sich schon nein. Erst bürkeln und dann noch hier am Scheiterhaufen was mit Zedernholz räuchern, ist klar. Ein Stückchen Weiße verkaufen. Ja, leicht Schmaus. Pullet Holzfäller. Salz hilft gegen Geister. Salz hilft gegen Geister. Und gegen fades Essen. Ja. Das Hexagramm fällt nicht drumherum noch vergessen, ne? Ja. Den Geist auch wirklich zu binden da in dem. So, So, währenddessen wird im Haus im Endeffekt alles für den erwähnten Leichenschmaus vorbereitet. Also es ist für keinen von euch sollte das eine Überraschung sein. Also jeder von euch wird wahrscheinlich schon mal ein Begräbnisritus mitgemacht haben. Und so macht ihr euch im Endeffekt daran, das Feuer zu entzünden. Der Gastherr stellt sich vor dem Scheiterhaufen auf, es brennt und das unter dem Knacken ist seine Stimme kaum zu hören. Nun, all die ihr hier mit uns lebt, arbeitet und trauert, mein Vater ist nun auf dem Weg an einen besseren Ort und wie ihr wahrscheinlich schon riecht und hören könnt, ist drinnen ein Essen angerichtet. Ich würde mich freuen, wenn jeder von euch bleibt, von den Speisen kostet und natürlich, so wie es die Traditionen verlangen, am Scheiterhaufen Abschied von meinem alten Herrn nimmt. Und er nickt nochmal allen zu, auch dir, so ein Gefühl, dass es durchaus ein dankbares Nicken ist, wendet sich dann selbst ja, mit gutem Beispiel voran sind, deinem, dem, ja, dem noch ja, brennenden Scheiterhaufen zu und ja, murmelt leise Worte des Abschiedes. Verschwinde, ja, danach zieht er sich zurück. Seine Frau mit dem ja, ebenfalls fast erwachsenen Sohn und der ja, kleinen weinenden Tochter geht ebenfalls an den Scheiterhaufen heran. Gerade das kleine Mädchen weint bitterlich, als sie sich von ihrem Opa verabschiedet. Ja, und nach einigen Augenblicken gehen die vier im Endeffekt zusammen, schon mal, um für die Gäste das Buffet zu öffnen, im Endeffekt in den, ja, in den Saal rüber und schneiden das erste Brot an. Jetzt haben wir dich so ein bisschen übersprungen, fällt mir gerade ein. Also du hast natürlich in der ja, Küche, während da gekocht wurde, schon mal einen na, Krug verdünnten Wein gekriegt und natürlich auch ein Kantenbrot. Ja, aber da ich mit dem weiß, Hinweis, du sollst es nicht übertreiben, denn ja, es weil gibt es ja noch die, was. Ja, genau. Ja, so. Ja. Ja. So, im Endeffekt steht es euch jetzt frei. Zusätzlich zu euch sind etwa noch 15 weitere Personen bei diesem Leichenschmaus. Wichtiger Hinweis, also traditionell ist es durchaus verpönt, dort jetzt vor dem Morgengrauen zu verschwinden. Es wird euch natürlich keiner mit Gewalt aufhalten, aber... Kein Thema mit. Ich ziehe mir die Rampe und die Hucke voll. Brauche ich für mein leiblich Wohl wenigstens nicht klauen gehen. Ja. Ja, die ist für mich jetzt die einfachste Variante, mir gutes Polster anzulegen. Also Tisch, Wein oder Bier und alles, was aufgetischt wird. Ja. Bester Schützentradition, Zielwässerchen trinken, gibt eine ruhige Hand. Ja. Ja, also immer wieder treten Leute hinaus aus dem Saal, um sich von dem Leichnam zu verabschieden. Möchte jemand von euch ebenfalls an dieser Tradition teilnehmen? Ich. Weil ich habe ja da mal so ein paar Tage gearbeitet. Ob ich jetzt den... Du kanntest ihn auf jeden Fall, aber gut würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber so rein anstandshalber. So nach dem Motto, stelle ich mich schon voll frisst. Genau, stelle ich mich mal in der Schlange an. Und ja. Ja, das ist also das ist mal so eine sehr private Angelegenheit. Also es ist im Endeffekt so, also es gibt keine richtige Schlange, sondern man tritt vielleicht vor die Tür, schaut, ob dort frei ist. Oder wenn man halt sieht, es kommt jemand rein, geht man halt raus. Also wenn jemand reinkommt... Ja. Gehe ich dann mal raus. Ist durchaus auch nicht verboten, sich dort einer Gruppe anzuschließen. Also wenn du jetzt sagen willst, du möchtest vielleicht mit anderen Gesindemitgliedern, die du kennst. Das wäre, glaube ich, so der Beste. Mhm. Ja gut, dann ich schließe mich auch, da also dann einfach mal an. Ja, dann wartest du einfach bis Ansara, die Magd, die du noch gut in Erinnerung hast, die dir immer mal durchaus einen kühlen Schluck oder ein Stück Brot zugesteckt hat, als du da, wenn du stark schwitzend auf der Arbeit warst. Noch zwei andere Bedienstete rausgehen, entscheidest du dich kurzerhand dich mit anzuschließen. Mhm. Ja, und so steht ihr am Feuer. Ja. Ja, ich, wie gesagt, ich schließe mich diesem okay, Video so einfach an. Hätte sein können, dass du was aktiv sagen wolltest. Nein. Also, ich werd weder aktiv da irgendwie das Wort geben oder irgendwie eine Geste machen, sondern so rein neugierend. Ja, also die drei anderen drei sind halt wirken durchaus betroffen, traurig. Jeder scheint für sich einige leise Worte zu murmeln, die du jetzt nicht richtig verstehen kannst. Will ich auch gar nicht. Und plötzlich, der Mond steht nebenbei inzwischen auch schon hoch am Himmel, ertönt ein unwahrscheinlich lautes Knallen, wirf mal bitte einen Wurf auf Athletik. Athletik habe ich, glaube ich. Ja, Athletik müsstest du auch relativ hoch haben. Kaplan. Drei zwei. Würfel und. Athletik 2. Dann sind wir bei 5. Mhm. Ja, okay. Du hast die Probe wirklich sehr gut geschafft. Das heißt, du könntest da noch einen kleinen Bonus rausholen. du, ja, als ob du eine Vorahnung hast, dass gleich was Schlimmes passiert, spannst du alle Muskeln und machst dich praktisch zum Sprung bereit. Okay. Und plötzlich, du hast das Gefühl, dass sich irgendwas, ja, irgendeine Art Energie aufbaut. All deine Haare am Körper beginnen langsam sich aufzurichten. Welches Kribbeln durchfährt dich. Und als du nur dieses leise Krrrr, das einen lauten Knall ankündigen wird, reagierst du schon jetzt. Ist natürlich, du hast halt, da du so gut gewürfelt hast, hast du einen kleinen Vorsprung. Du könntest jetzt nicht nur dich selbst retten, sondern vielleicht auch noch jemanden mitnehmen, ja, den du magst. Die Person, die mir am nächsten steht, versuche ich mitzuziehen. Okay. Ja, also so, weiß ich nicht, so schnellen Griff am Kragen oder am Arm oder sowas. Okay. Ja, und ja. Weg von der Geräusch. Ja, du machst also wirklich einen Satz rückwärts und rollst dich mit dem Knecht, den du ergreifen konntest, ab. Die anderen beiden werden als dieser Holzhaufen einfach nur funkend auseinanderknallt, werden die anderen beiden wirklich von den Beinen gerissen. Du hörst, wie Ansara laut vor Schmerz aufschreit und stöhnt einige Meter von dir auf dem Boden zum Liegen kommt. Und du siehst noch, wie aus dem Augenwinkel eine blau-graue Schemen aus diesem Schalt hervorsteigt und mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit, als würde sie wirklich in den Wald gesogen, im Wald verschwindet. Okay. Also nicht, den Knall habt ihr nebenbei auch alle gehört, also, und auch alle anderen im Raum. Also nicht auf irgendjemanden, ein Gewitter? Sondern einfach nur in den Wald. Aus dem Schalt, okay, tief in den Wald. Ich flitze mal zu Ansara. Hm? Ja. Guck mal, ob, ich sag mal, weiß ja nicht, ob die Kleidung eventuell brennt oder so. Also das Ganze, das Feuer war zwar noch an, weil das dauert durchaus recht lange, aber sie ist jetzt primär vom Funken. Also die Kleidung ist, ja, so, ja. Ist, ne, so schnell mit der Hände so drüber. Mhm. Ja. Guckt er, versucht dann mal mit meinen leinhaften Kenntnissen zu gucken, ob da irgendwie was, weiß ich nicht, gebrochen, blutet. Eine Probe auf Wissen? Auf Wissen habe ich nichts. Hast du null? Ja. Minus zwei. Hm? Oh shit. Ja. Ja. Also, du siehst, dass ihr Bein in einem unnatürlichen Winkel absteht und du erinnerst dich noch gut daran, dass du mal gehört hast, man kann nebenbei mit Aspektpunkten nochmal würfeln und Ergebnisse verändern. Nur so, bevor ich weiterrede. Nein. Ich wollte es nur gesagt haben. Und du erinnerst dich, dass Elil, die Priesterin bei euch im Dorf mal erklärt hat, dass man so einen Bruch am besten sofort richten soll, weswegen du natürlich behende als Mann der Tat sofort zugreifst. Ja. Und gefolgt an den lauten Knall hört ihr einen sehr lauten Schmerzensschrei. Erstmal von dem Knall verschluckt. Und dann... Gewitter? War Gewitter angekündigt? Vom Mitgefährten umgebracht. Ja. Ja. Wo war Gewitter angekündigt? Beim WDR oder was? Also, große, ja, die meisten Leute, also draußen, großes, ne? Tohuwabohu, viele Leute rennen raus. Mira geht mit den Kindern ein bisschen nach hinten und ja, als ihr stimmt wahrscheinlich auch raus, oder? Ja, natürlich. Das ist mein Job. Ja. Ja, ihr seht... Inklusive Geisterentfernungskit. Mit Pfeil im Anschlag am Bogen raus. Gucken wir mit, ne? Ja, wir hätten noch eine Kamera gebraucht. Also ihr seht im Endeffekt, der ganze Schalterhaufen ist komplett auseinandergeflogen. Überall liegen brennende Holzstücke, Funkennester auf dem Boden. Carlos kniet über einer, ja, scheinbar verletzten Person und ist scheinbar irgendwie Erste Hilfe zu leisten. Nicht unbedingt, also es könnte auch sein, dass er versucht, die Frau umzubringen. Also das Geschrei klingt halt so. Komm her mit dem Bein, komm her. Warum gibst du mir die Angst? Ich hab Hunger. Okay, gucken wir mal. Wissen? Ja, mach das. Ja, null. Jetzt hängen nur beide Beine in 90 Grad. Symmetrie ist wichtig. Ja. Also, du machst die Sache jetzt nicht noch schlimmer, aber auch nicht besser. Was machst du da? Auf! Ja. Das geht nicht so! Ja, Er macht deinen Scheiß doch selber. Eine starke Hand greift jeden von euch jeweils am Kragen. Ich glaube, da sollte ich mich drum kümmern. Und Duras, der Knecht, der euch begrüßt hat, kniet sich daneben und beginnt halt mit... er flößt der Frau irgendetwas ein, irgendeine klare Flüssigkeit, vielleicht einen Schnaps und beginnt halt, ihre Wunden zu versorgen. Ich glaube, ihr solltet euch um etwas anderes kümmern, Seelenfänger. Ja, stimmt. Da ist irgendwas in den Wald gerannt. Ich denke mir, bitch, you just what? Da ist irgendwas in den Wald gerannt. Als das so geknallt hat. Ich denke mir nur, fuck. Ja, du bist ja auch sicher, laut Handbuch sollte das mit dem Scheiterhaufen nicht so aussehen. Ja. Das spricht nicht so ganz den geplanten Ablauf des Rituals. Es könnte sein, dass er vielleicht mal zu einer Seite kippt, aber normalerweise brennt er normal runter. Er explodiert nicht. Genau. Junge schreit rum, die Scheite sollten 85 Grad. Und die Holzscheide, die am Kopf und Ende liegen sollten, wurden vertauscht. Scheiße. Ja, dann das wäre doch gewesen. Dann hat den Leichnam falsch rum hingelegt. Oh Mann. Der mit geil was für Weibegeiz sagt, was anderes. Ich habe so ein Werkzeug, aber ich glaube, damit Schienen anfertigen, die glaube ich in die Hose kicken. Oh doch, das würde wahrscheinlich funktionieren. Balsaholz. Warum kann nicht alles friedlich vonstatten gehen? Okay. Nimm noch einen Schluck von meinem Krug. Und stell ihn dann ab. Ja, also du kannst ja mal auf Wissen würfeln. Okay. Eins. Kai Luca. Drei der vier Würfel haben nicht. Kannst du es nicht? Wenn du mich so fragen anguckst. Was ist passiert? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Nee, ist okay. Das ist Homer Simpsons, der feststellt, dass er klug ist und das dann auch noch passend buchstabiert. Okay. Nee, auf jeden Fall, du betrachtest dir das Ganze und du hast auch, ja, also du merkst auch, wie dein Talisman leicht warm wird, also hier ist definitiv eine, ja, Geistererscheinung zustande getragen. Und die Seele, die in dem Leichnam steckt, ist definitiv nicht mehr da. Und du bist dir auch sehr sicher, dass sie nicht dahin gegangen ist, wo du sie hinschicken wolltest. Du hast gesehen. Du hast etwas gesehen. Ja, in dem Wald. Ich zeig so den Weg. Da hinten ran. Das ist mehr, also nicht gerannt, mehr geflogen. Also wirklich so wie an der Schnur gezogen. Das Ding ist auseinandergeknallt und dann ist irgendwas da hinten verschwunden. Ich deute wieder so in die Richtung. Alles klar, du zeigst den Weg, ihr zwei kommt auch mit. Was ist denn passiert? Hast du den Knall nicht gehört? Siehst du dann auf den Krug? Du siehst du, dass er den Krug noch so in der Hand hält? Da ja irgendwann immer alles mal schief geht, kannst du noch nicht los. Du brauchst erstmal ganz unbedingt einen Beruhigungsschnaps. Hier. Ich. Ja, du. Ich reich dir meinen Krug. Ja. Moment. Ja. Ja. Würfel da mal auf Kraft. Du hast ja auch ordentlich gebechert. Plus 2 Minus. Ja. Ja. Und Kraft ist plus 1. Also. Ja. Okay. Der Schnaps war reichlich und gut. Also es ist irgendwo da hinten verschwunden. Ja. Irgendwo da. Mhm. Ist nicht aber im Kreis. Also so ein Winkel von 180 Grad. Irgendwo da hinten. Ja. Ich glaube, du bist jetzt ein bisschen beschwipst und kannst dir jetzt erstmal dieses Kärtchen vor dich ablegen. Okay. Beschwipst? Du beschwipst. Oh, Moment, ich konnte doch mit Einsatz davon neu würfeln, ne? Wenn du da einen passenden Dings, also wenn du einen deiner Aspekte setzen kannst, kannst du das tun, ja. Och, nö. Du kannst auch ein plus 2 nehmen, die würde schon reichen an der Stelle. Nö. Okay. Er hat schon alles schon mal gemacht, auch sich zu betrinken. Ja, ich habe schon mal getrunken. Genau, ich habe auch irgendwo hier stehen. Sieht alles gleich aus oder hat alles schon mal gemacht oder so. Das habe ich, hab ich alles schon mal gesehen, ja. Ja, genau. Also irgendwo da hinten. Ja. Also, ihr habt das Gefühl, dass die Konzentration eures Führers leicht nachlässt gerade, aber... Ich glaube, wir müssen noch 20 Meter nach Süden. Oder was, nach Norden? Wo ist Norden? Osten. Okay. Da, wo Trell ist. Andere links. Ja, genau. Ich spreche mal zum Umganggeist. Radu? Hast du mitbekommen, wo der Geist hin ist? War eine Idee? Nein, wir waren doch drinnen. Höre ich das? Nein. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie die Kommunikation ist zwischen den beiden. Also, du hörst, dass er mit sich selbst redet, aber okay. Du hörst die Antwort nicht. Okay. Aber es ist völlig normal, würdest du sagen. Hey, hast du auch getrunken? Mit Sicherheit. Hey, welchen Schnaps haben wir denn? Becher. Für dich Jägermeister. Ah. Hattest du noch irgendwas gefragt? Also ich weiß, dass ich jetzt gerade nicht mitgekriegt habe, weil du mich so erwartungsvoll angeguckt hast gerade. Ja, ich wollte, ja, wollte ja schon Jägerschnitzel bestellen. Ja, ja, ist Prinzip, in der Jäger. Ja. Jo fragt Radu, ob der mitbekommen hat, wo der Geist, wo der hingezogen wurde. Ja, oder ob er sich fühlt, als würde ihn irgendetwas hinziehen. Also, irgendwie kribbelt es hier ein bisschen auf der Haut, findest du nicht? Also, du spürst davon nichts mehr, aber vielleicht hat dein Geist ja feine Ranten. Okay. Der hat einfach nur die Kritze. Ich glaube, als Videoaufnahme wäre es noch wertvoller. Ja. Nö, eigentlich nicht. Der Hinweis für den Jörg, dass wir eine GoPro brauchen. Okay. Und da ist er dahin. Wahrscheinlich schon direkt runter. Oder hast du? Aufgefallen, unser Held. Ja. Okay. Wie kann man so einen Geist aufspüren? Also Geister sind normalerweise immer über ihr Dilemma irgendwie verankert. Also das kann sein, dass sie zum Beispiel ihren Mörder verfolgen. Es kann sein, dass sie an den Ort ihrer Geburt verankert sind. Und du müsstest jetzt im Endeffekt rausfinden, was das bei dem Mann sein könnte. Weil die können sich auch nur in einem sehr beschränkten Radius von diesem Anker wegbewegen. Wie gesagt, der Anker kann durchaus beweglich sein, aber... Also es kann jetzt durchaus sein, dass er quasi zu seinem Anker gezogen wurde. Das klingt fast so, ja. Also nach dem, was... Also wenn dein leicht angetrunkener Begleiter nicht gelogen hat, dann könnte das so sein. Also, und durch deinen Talisman hebst du diese Verankerung auf. Deswegen kann der Poltergeist im Endeffekt bei dir Beifahrer spielen. Okay. Aber du hebst ihn nicht auf, sondern du überträgst sozusagen dann den Anker auf deinen Talisman. So ist das, so ist richtiger. Also er kann sich auch nur sehr begrenzt von dir wegbewegen. Okay. Tja. Okay, dann muss man erstmal mit den Leuten sprechen. Ja, Juro. Hat der Verstorbene noch irgendwas gesagt, bevor er dahin geschieden ist? Tradition. Familientradition? Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ihr könntet mal eben bitte. Oh, ihr könnt eigentlich mal, außer die beiden, die sich gerade unterhalten haben, bitte mal auch wahrnehmen. Oh. Dann kein Erfolg. Das wäre dann Krausig. Auch nur Wahrnehmung plus 1. Das ist wahrscheinlich ein Malus, ne? 0. Katastrophe plus 4. Wieso? Das sind also 3. Also André hat eine 1, weil er hätte hier gar nichts drauf. Und du hättest ein plus 3 oder? Ne, plus 4, ne? Wahrnehmung plus 4. Dadurch hast du ein plus, also ein 3. Ein 3. Okay. Und wir durften ja nicht, weil wir. Nee, ihr seid eben, ja, im Zweifelsfall lasse ich euch gleich auch nochmal würfeln, aber mit einem Ablenkungsmalus. Du schaust dich, während die beiden sich unterhalten, du kriegst auch am Rande zwar mit, worüber die reden, aber du schaust dich einfach so ein bisschen um, weil als Jägerin bist du natürlich gewohnt, dein Umfeld im Auge zu behalten. Und dabei fällt dir, schweift dein Blick so über die, ja, über die Leute um dich rum. Dir fällt auf, dass das kleine Mädchen in dem Moment, wo da über die letzten Worte und Traditionen geredet wird, wie das Mädchen so ja, erstaunt, erschrickt, kurz aus der vorherigen ja, Lethargie und Trauer aufschrickt, dann aber relativ schnell bemüht ist, ja, sich wieder, ja, ja, zu fangen, zu verstellen, also das zu verbergen. Aha. Ich gehe zum kleinen Mädchen hin. What did you do? Das war eine Beruhigungsohrfeige. Das war eine Beruhigungsohrfeige mit der Axt. Ja, das ist bei Verhör eine probate Methodik. Beruhigungsaufweigen sind immer mit der Axt zu machen, besonders wenn man mit jemandem reden möchte. Genau. Hm? Können wir den Geist immer noch befragen? Geht ja hier. Hm? Ja. Versuch die Kleine erstmal ein bisschen zu beruhigen. Das tust du wie? Singen. Um sie herum tanze. Beruhigen. Singend und Blumen um sie herum tanzend tanzen. Und, ich will kein Broadway-Musical auf. Ich schieße mit Pfeilen in den Fuß. Dann kann sie mir weglaufen. Ja, was möchtest du machen? Beruhigung, Schnaps, beruhigend einreden. Ich glaube, ich nehme sie in den Arm und rede beruhigend auf sie ein, weil unter Drogen setzen möchte ich das Kind nicht. Sie soll ja noch in der Lage sein, halbwegs verständlich zu erzählen und nicht, ja. Und wegdösen. Ja. Ja, dann würfel mal bitte auf Empathie. Was für ein Ding? Empathie. Bei mir steht's drauf. Bei mir steht's auch drauf. Auch Charisma steht bei mir drauf. Alles Eigenschaften, die ich nicht habe. Ich kann nur mit Tieren, nicht mit Menschen. Ich wollte jetzt meine Aussage auch Taten folgen lassen. Wenn Ich glaube, ich habe gerade mal geguckt. Ich glaube, du hast auch keinen Aspekt, den du da einsetzen kannst. Das bestätige ich gerne, ja. Ich könnte die Kleine täuschen. Das sieht mir jetzt genau gerade nach der Situation aus. Was hast du getan? Wieso? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Jetzt hat sie. Sagst du mir jetzt, was los ist, Kleine? Wir sind immer nett zu Kindern. Mit diesem Messer habe ich noch jeden Geist erwischt. Ja. Bis jetzt habe ich jedes Kind in die Hölle gebracht. Keine Sorge. Das ist von einer kleinen Kuschelkätzchen. Hasenfood. frisch geschnitten. Ja. Also, du versuchst sie zu beruhigen, nimmst sie in den Arm, aber nach einigen Sekunden deiner Beruhigung fängt sie bitterlich an zu weinen und nach ihrer Mami zu rufen, die auch ziemlich schnell ankommt und dir das Kind aus den Armen, ja, reißt wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber schon sehr bestimmt und zügig mit dir einen bösen Blick zuwerfend abnimmt. Ach, ruhig, Kleines, ja, ist alles gut. Opa geht es gut. Und sie zieht sich so ein bisschen mit dem Mädchen zurück. Okay. Ihr habt die Szene nebenbei beobachtet. Ich bin froh, dass ich da bald nicht mehr am Wickel habe, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt. Was hast du getan? Dein Job! Kinder erschrecken. Du warst nicht hier und die Kleine war völlig verstört. Ich dachte, ich könnte das anwenden, was ich bei dir abgeguckt habe, aber irgendwie bist du ein schlechter Lehrmeister. Schlechter Lehrmeister. Bei den Besten habe ich gelernt. Bei den Besten. Hättest du mal aufgepasst. Du benimmst dich immer noch wie früher. Danke, du. Wie eine offene Hose. Hallo? So redet man nicht mit einer Dame. Übermut tut sehr gut. Gerüchte, würde ich schon fast sagen. Ja. Ich guck mir das Spektakel an. Ich frage mich jetzt nur, ob es an mir liegt oder an denen oder am Schnaps. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich das eskalieren lassen soll oder nicht. Ich habe keinen Zwang an. Eskalation. Gib mir mal deinen Charakter um. Ja, gerne doch. Ja. Juro, bei der Blutspur wäre es eine bessere Idee gewesen. Mein Daumen auf deine Pulsader. Blutspur. Okay. Kinder. Ich glaube, ich brauche das nicht eskalieren zu lassen. Das schaffen die schon alleine. Ja. Hallo, wir pflegen eine lange Freundschaft. Ja. Naja. Nur Liebe ist härter, ne? Ja. So. Was anderes. Auch eines der Familienmitglieder. Der erste, der mir da über den Weg läuft. Die zwei, die gerade weggehen. Der andere Enkel, der dessen Namen du allerdings noch nicht kennst, steht dort. Ist nebenbei, der ist ja bestimmt 18 Sommer alt, auch ein ziemlich breitschultiger Typ, also dem sieht man den Holzfäller auch schon ganz gut an. Und er steht halt mit verschränkten Armen und wirft so einen leicht säuerlichen Blick in ihre Richtung. Meine kleine Schwester und so weiter. Ja. Und nicht schon meine Schwester. Die böse Bitch ist wieder schuld. Ja. Wärst du ein Mann, wäre das anders ausgegangen. Junge. Schick nie einen Junge, Mann, wenn's eine Frau besser kann. So. Dein Großvater sprach von Tradition. Ja. Meinte er Familientradition. Gibt es irgendeine Familientradition, die... irgendetwas in dieser Richtung ist? Vorwurfsvoller Blick zu dem Gaukler. Du zeigst in Richtung des Waldes wahrscheinlich, ne? Also da, wo der Geist auch hin ist. Ja, ja, genau da, genau da. Man bekommt das nur, dass man was bezahlt, ne? Wir sind seit vielen Generationen... Leider ja. Wir sind seit vielen Generationen Waldbauern. Was denkst du wohl, was das sein könnte? Wald. Wenn du auf einen Wald zeigst. Holz. Okay. Das ist weniger Tradition und mehr Arbeit. Was für ein traditionelles Ritual, was für eine Familientradition führt ihr im Wald durch, außer dass ihr auch Holz fällt? Keine Ahnung. Da müsstest du mal meine Eltern fragen. Ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, dass es eine Tradition im Wald gibt, also außer Bäume zu schlagen. Okay. Ich kann auch nichts dafür, dass das so heißt. Nimm das Baum. BDSM-Boden. In Leder eingewickelt, mit Ketten. Ans Kreuz geschlagen, ja. Mit brennenden Kerzen. Ja. Timber! Fährt der Nagel rein aus letzter Piercing, oder was? Ja. Ja, wenn Feuer kommt, ist Branding. Okay. Der Junge macht nebenbei auf dich den Eindruck, als wäre er so ein bisschen simpler gestrickt. Also du traust ihm zu, mit bloß einen Baum zu fällen, allerdings nicht unbedingt zu zählen, wie viele Bäume es wohl waren. Ah, also er ist Meister des Groben. Des direkten Konversations. Er ist Meister des Minecraft-mäßigen Fällens des ersten Baumes, ne? Also. Genau. Er hat witzigerweise wirklich einen Aspekt, der heißt, den fälle ich doch mit bloßer Hand. Also ja. Ja. Okay. Schlagende Argumente. Okay, dann schaue ich mich nach den Eltern um. Ja, also die Mutter, das hast du ja noch mitgekriegt, ist mit den mit der Kleinen rein. Dann den Vater. Der Vater, der stand erst noch bei dir, ist dann aber abgezogen. Du hast ehrlich gesagt gar nicht so im ganzen Hin und Her mitbekommen, wo er hingegangen ist. Siehst aber, wie er inzwischen mit zwei Knechten sozusagen angekommen ist und damit beginnt, den Scheiterhaufen wieder einigermaßen herzurichten, sodass ein ordentliches Abbrennen gewährleistet ist, damit halt eben die Leichen natürlich entsprechend verascht. Andere Knechte fangen gegen an, die kleinen Feuernester, die sich im trockenen Gras gebildet haben, auszutreten. Oder auch eventuell Scheite zu löschen, die noch irgendwo liegen. Ich mache aber auf mich aufmerksam und winke den Herrn mal zu mir. Er schaut dich ziemlich irritiert an. Dir wird auch relativ schnell klar, dass er jetzt normalerweise nicht der Typ ist, der irgendwo hingewunken wird, sondern der winkt normalerweise. I'm the fucking Songcatcher hier. Aber er kommt dann doch in deine Richtung. Was gibt es, Jero? Wir haben viel zu tun. Wir müssen hier den Scheiterhaufen, danke, wieder richtig hinstapeln. Ja, und ich muss die Seele deines Vaters finden. Er nickt und mal eine beschwichtigende Handbewegung. Selbstverständlich. Was? Bevor einer seiner letzten Worte, die er mir ins Ohr flüsterte, er sprach von Tradition. Tradition. Was meinst du? Er wollte doch bestimmt einfach sicherstellen, dass die Bestattung ordentlich durchgeführt wird. Das dachte ich auch. Und sie wurde ordentlich durchgeführt, die Bestattung. Also, sie wird relativ ordentlich jetzt noch durchgeführt. Da könnten wir eventuell geteilter Meinung sein. Ich zweifle an deinen Fähigkeiten. Es läuft alles wie nach Es ist alles bis nach Plan verlaufen. Bis zu dem Augenblick, als euer Vater aus dem Scheiterhaufen herausbrach. Oh Gott, hat die Leiche. Wollt ihr... Mir ist jetzt nicht ganz klar, was ihr mir damit sagen wollt. Wollt ihr mir damit sagen, dass die Leiche oder die Seele meines Vaters sich, ich wollte schon Großvater sagen, sich unkooperativ verhalten hat? Ja, der war gut, der war besser als meiner deswegen. Danke, schreiben dahin. Dem Rechnung folgt. Ja, irgendwo verhält sich euer Vater ja tatsächlich jetzt gerade ein wenig unkooperativ. Nicht nach Plan, sagen wir, er verhält sich nicht nach Plan. Und er sprach von Tradition. Von was für einer Tradition mag er geredet haben? Und es scheint ja jetzt nicht das Begräbnis zu sein, denn das verlief nach Plan, bis zu dem Augenblick, wo er nicht mehr Teil des Plans sein wollte. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin mir keiner Tradition bewusst. Der macht nicht den Eindruck, als ob er lügt. Den Wurf erspare ich dir. Okay. Weil es aber ist schon. Aber der Hof soll hier immer noch ein Holzfällerhof bleiben, ja? Unter anderem, ja. Jetzt lächelt der. Der lächelt. Der lächelt. Ich hab getroffen. Sowas von habe ich getroffen. Ja, es sind 5 Kühe hinzugekommen zum Hof. Nun, das ist ein also genau. Holzhandel wird unser Geschäft, aber ihr wisst selber, wie es mit dem Handel momentan aussieht. Ich habe mich entschieden, auch ein wenig Landwirtschaft zu betreiben nebenbei. Ja, wie hat das dein Vater aufgefasst? Nun, ihr habt meinen Vater nie kennengelernt, oder? Ich war noch so groß, aber... Nun machte der gute Tal... Soll ich jetzt den falschen Namen sagen? Doch, Machte der alte Tal auf dich den Eindruck, als würde etwas passieren auf seinem Hof, das er nicht akzeptieren könnte? Nein, also machte er nicht. Er war intelligenter als sein Enkel, aber doch ähnlich geradlinig gestrickt. Also, wenn er nüchtern ist, wird er das bestätigen. Ich sag alles. Ich stimme alles. Also, mein Vater war nicht immer glücklich damit, den Hof, dass wir vom Holzgeschäft nicht mehr so leben konnten wie früher. Es hat ihn wirklich getroffen, dass das Sägewerk verkleinert werden musste, dass wir nicht mehr so viele Leute in die Wälder schicken konnten. Doch er hat den Vorschlag begrüßt, Rinder anzuschaffen. Wir wollten vielleicht ein Stück von unserem Land roden, sodass wir dort ein paar Felder anlegen können. Rein zufällig da in dieser Richtung. Naja, also da ist der Wald, ja. Ja, aber auch da, wo er ja hingerannt ist. Mach mal einen Wurf auf. Ich überlege gerade, was passt denn da gut? Mach mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Du hast auch Wahrnehmung, oder? Ich? Ja. Ich glaube ja. Ne? Mhm. Du bist ja noch in der Nähe. Nee, du brauchst nicht würfeln, du brauchst mir nur sagen, ob du Wahrnehmung hast. Also höher als 1 oder höher. Plus 1. Okay. Dann kannst du dir auf deine Wahrnehmung noch 1 draufrechnen, weil er dich jetzt unterstützt. Okay. Er wird korrigierend eingreifen. Ja, dann habe ich jetzt Wahrnehmung plus 2. Mhm. Dann bin ich bei einer 1. Bei einer 1 insgesamt. Hm. Hör auf, das Licht aufzumachen hier. Wolltest du das mit der Kamera nicht doch nochmal überlegen? Bin auf einmal blub aus. Ich kann jetzt Katze ausmachen. Das ist eine Atmosphäre. Also du hast eine 1 insgesamt. Ja. Ja. Und dann noch einen Kaktus reinstecken. Sehr geil. Ja, ihr, ja, du zeigst in Richtung des Waldes. Er folgt deinem Fingerzeig, schüttelt den Kopf. Schon da im Wald, aber wir dachten etwas mehr dort anschließend, weil da passt es vom Gelände, von der Geländeform besser. Passt das ungefähr in den Winkel, den mir der Besoffene gezeigt hat? Nee, also der Besoffene hat helfen mit in die Richtung gefuchtelt. Also es war, der Winkel ist definitiv, passt nicht. Also, also ich bin halt kein Winkelmesser. Also der Wald ist ziemlich nördlich, der Wald ist südlich von euch und er hat so in Richtung Süd, Südwest und die Weide soll mehr so, das Feld soll mehr so in der südöstlichen Waldecke entstehen. Okay. Gibt es irgendwas Besonderes dort in dem Wald? Irgendein Stein? Obelisk? Jetzt keine darfst Ahnung. Du mal auf Empathie oder Wahrnehmung würfeln. Empathie. Das sind 3. Moment. Nee, Empathie, das sind sogar 4. Ja, kannst du ja auch so machen. Er schüttelt sehr, sehr zögerlich den Kopf. du bist dir sicher, da gibt es ein Geheimnis. Sprich zu mir. Es geht um die Seele deines Vaters und den Frieden von dieser Seele. Zwecklos. Die armen Zuhörer, die wissen gar nicht, was du hier veranstaltest. Gar nichts. Liebe Zuhörer, das wollt ihr nicht wissen. Wirf mal auf provozieren. Ich glaube, das passt da ganz gut. Okay. Ja. Blöd. Das ist blöd. 1. Eine 1. Ja. Ich weiß nicht, was ihr meint. Es ist, da ist nichts. Da sind Bäume. Viele Bäume. Das ist ein Wald. Irgendwas ist, was ist dort von Bedeutung? Ich weiß wirklich nicht, was ihr meint. So, da müsste ich nochmal eben gerade wissen, wer von der Familie noch alles da. Also der alte Tal. Was ist mit der Frau von dem? Die ist schon verstorben. Es gibt noch es gibt noch eben 2 Enkelkinder. Es gibt eine Schwiegertochter, die Mutter der Kinder. Und Ishin hat auch noch eine Schwester Sascha, die ihr ursprünglich den Auftrag gegeben hat. Frau mit dem Kind, das war Schwiegertochter, die da weggegangen sind. Ne? Das war die Schwiegertochter. Das ne? war die Schwiegertochter. Die wird wahrscheinlich eher noch weniger darüber Bescheid wissen. Naja, dann ich habe eher die Schwester. Befürchtung, dass die eher mehr weiß als... Ich wüsste nicht, warum sie Bescheid wissen sollte. Da könntest du vielleicht mal mit deinem tagelöhnenden Kollegen drüber sprechen. Hm. Der könnte dir eventuell, also, oder einfach mit irgendjemand anderem, der auf diesem Hof arbeitet. Gut, ja. Mhm. Mir dann, wird das mittlerweile zu langweilig. Also mit dieses Gespräch gehampelt. Das ist ja auch total lame hier alles, ja. Ich versuche mir jetzt mal eine Fackel zu basteln. Mhm. Also so aus dem Scheiterhaufen, wie auch immer. Und einfach mal in die Richtung zu marschieren, wo ich der Meinung bin, dass das ist abgehauen. Ist halt ein Scheiß, dass ich ein Erlöser bin. Also. Ansonsten hin, Purge! Ja. Von euch dreien bitte, also alle außer André mal eben kurz eine Wahrnehmungsprobe. Ob ihr das mitbekommt. Also ihr seid alle draußen noch, ist keiner reingegangen. Ja, ich bin draußen. Ja, du bist zu stark abgelenkt, so wie es aussieht. Ja, ich würde sagen, ich krieg's mit. Not your minus, day. Minus 1. Das hebt sich auf. Ich hab ein Plus. Ja. Du siehst, wie Carlos gerade zu dem geweihten Scheiterhaufen sich bewegt und scheinbar anfangen möchte, da irgendwie einen Holzscheit oder so rauszuziehen. Ja. Oder ich nehme mir einen anderen Holzscheit und versuche den da anzumachen. Ja, wie auch immer. Also, du siehst, wie er anfängt am Lager, an dem Scheiterhaufen rumzuhantieren. Der geheiligte, geweihte, bla blub. Ja. Mit 2 sehe ich das auch. Was hast du? 2. Ja, mit 2 kriegst du das auch mit, ja? Das könnte unter Umständen keine gute Idee sein. Aber du siehst es leider nicht. Ja. Hey, Carlos, lass das. Guck's mir einfach erstmal an. So ganz, du störst die Riten. Ich versuche mir da. Und versuch dir irgendwie Zeichen zu geben und zeig so auf unseren. Angesäuselt, gut gelaunt. Durch währenddessen gucke ich genau in die andere Richtung und suche ihn. Ja. Also das durch deinen Ruf kriegst du das inzwischen auch mit. Leider auch so ziemlich alle anderen. Und 2 der Waldarbeiter stürmen im Endeffekt in deine Richtung und tackeln dich mal so richtig gegen das Erdreich. Yes. Mhm. In Erdkunde. Ja. Aber bist du denn von Sinnen, Carlos? Kannst doch hier nicht den Scheiterhaufen an... Was hast du dir denn gedacht? Ich will doch nur Feuer machen. Ich halte so noch die Fackel so noch in der Hand. Ich will doch nur anzünden. Dann geh doch da zu dem Feuerkorb. Das ist eine Idee. Ich rappel mich wieder hoch. Die beiden greifen dich, also ziehen dich hoch. Nimm mal ein Stück Holz. Und der eine... Bist du da auch dazu gekommen jetzt? Ja, ich bin vor der Hand, aber... Einer von den beiden flüstert dir zu... Halt bitte mal ein Auge auf den. Ich glaube, der hat einen zu viel, vielleicht auch 2. Ja, der kann ich vertragen. Oder noch was Dummes macht, also nee, was noch Dümmeres macht. Ich denke jetzt an die Handvoll Münzen, die ursprünglich mal durch 4 geteilt werden sollten. Die werden... er kriegt jetzt nur noch ein Fünftel. Das ist nicht schlimm. Ein Fünftel Handvoll Münzen. Ja. Das ist aber eine Währungsreform hier. Das ist ja schlimmer als ist das brutto oder netto? Steuern muss er immer noch selber bezahlen. Die muss er entrichten, wenn Zeit dafür ist. Das ist nicht mein Job. Denk dran, du kriegst noch Vermittlungsgebühr. Ja, deshalb ja, habe ich jetzt 2 Fünftel. Der ist ein richtiges Mathe-Genie. Guck mal, ja. Wenn wir beide zusammenlegen, haben wir die Mehrheit. Er schafft es aber noch bis zu Ende zu zählen. 2-mal. Ja. Bei Beatcode. Ja, ich gehe dann zu dem Feuerkorb, mache dann da meine Fackel an. Ja. Ich gehe jetzt. Hast du eine angezündete Fackel? Ja. Ich gehe jetzt das Vieh suchen. Na, doch nicht ungerüstet. Ja, dann komm doch mit. Lass mich eben mein Schwert holen. Beeil dich, ey, ich hab nicht ewig Zeit. Komm mit. Wie viele waren es? 7x7, ne? Ihr 7x7, lasst Tieren regnen. Oder Abosse, egal ob ihr treffen. Ja. Er geht seinen Schwert holen. Ja. Ich folge. Okay. Ich suche Sascha. Was machst du derweil? Ich trotte ganz gemütlich. Mit wachen Sinnen hinter unserem Trunkenbord hinterher. Also auch bei uns. Ne? Trotz besoffen, ey. Gruppenlieder. Voll Scheiß. Ja. Okay, ich suche Sascha. Okay, du, sie sitzt drin mit einem Krug Wein vor sich und ja. Wir haben ein definitives Alkohol. Alkohol. Ja, dich. Und ja, sie stiehlt in den, sie stiehlt halt in den Krug, als würde sie die, was ich, die Lösung der Weltformel am Boden dieses Kruges suchen. Sascha. Sie dein Bruder auf. Dein Bruder möchte nicht darüber reden. Hm? Irgendwas ist in dort in dem Wald dort. Und das ist wichtig für die Familie. Was ist es? Kannst du nochmal auf Charisma würfeln? Oder ja doch, würfeln wir auf Charisma. Das war ganz gut. Das war die Minus 1! Gibt ihm vielleicht ich andere Würfel oder tauscht? Ja, welchen? Hatte ich nicht vorhin was gesagt, von du bist ein schlechter. Beeindruckende Lärm. Erscheinung, würde ich sagen. Ich würde sagen, es wird Zeit, mal so ein Schiff anzusetzen. Hat er doch gerade. Ja. Können wir machen. Ich auch mal. Ansonsten, jetzt tausche ich erstmal die Scheiße hier. Ja, tausch die Würfel. Das waren immer die Originalfehlwürfel von Uhrwerk, die sind eigentlich gut. Ich muss an dir. Damit ich muss immer Werbung. Das ist schön. Haben wir ja auch den nächsten Verlag drin. Ja. Werbung. Da war, sagst du, Charisma, ne? Dann habe ich eine 1. Sagen wir, das ist zumindest ein besseres Ergebnis. Mhm. Ja, da, dort sind die Bäume, unser Grundlage unseres Wohlstands. Ich setze mich da erstmal hin, reib mir die Schläfen. Möchtest du etwas Wein? Ja, bitte. Ja, bitte. Etwas anderes als die Bäume. Oder vielleicht besondere Bäume. Es sind da besondere Bäume. Ich weiß nicht, ein Baum, der bei eurer Geburt gepflanzt wurde. Auf der Platzierung. Ja, das ist dann ein Placebo-Baum. So, dann würfeln wir nochmal auf Charisma. Das sind 2. Ist Gleichstand, ich würde dir jetzt anbieten, du kriegst es aus hier raus, aber es wird noch ein bisschen dauern, weil du dir noch 1-2 Tropfen Wein einflößen musst. Sprich, sprich zu mir, es geht um den Seelenfrieden deines Vaters. Währenddessen, in einem anderen Filmstreifen, habt ihr ein Schwert geholt. Genau, und dann frage ich ihn, weißt du denn, wie man eine Seele fängt? Mit den Händen. Lass uns einiger. Das hat sich nicht als erfolgreich erwiesen. Wenn ich mich nicht so angucke, was willst du mit Erfolg? Lass uns gehen. Fackel in der Hand und kommst du jetzt mit oder nicht? Habt ihr früher mal Vampire gespielt? Ich will euch wahrscheinlich gerne mal als Vampire-Runde sehen. Wir können ja gerne mal in der Konstellation spielen. Aber es wird auch nur ein Abend, weil länger überlebt zu ist ein Teil von euch wahrscheinlich nicht. Ja, Alex hat einen unbedeutenden Vorteil, der kennt das ein wenig. Na klar, ein bisschen kenne ich mich im Vampire aus, ja. Dann weißt du, was ich meine. Kommt jetzt drauf an, welches Setting spielen wir? Das war das bisschen, was ihr fehlt. Also, das können wir drüber sprechen. Ich meine halt so die Tendenz, dass das eigentlich immer in irgendwelchen Spielerkämpfen ausartet, wenn man es so konfliktunorientiert spielt. So. Also wir sollten Juro auf jeden Fall mitnehmen. Wen? Juro. Der dich bezahlt. Oh. Ich grübel erst mal so. Wieso das? Er der Seelenfänger ist? Dann frag mal. Du könntest zwischendurch mal eine Kraftprobe machen, mal zu schauen, ob du deinen Alkohol raus so langsam mal abschüttelst. Ich habe ja immer noch meinen Schlauch, den fühle ich immer schön. Ja, ich muss bezahlen. Scheiße. Ich habe ihm meinen Krug gegeben. Ja, er hat einen ganzen Schlauch. Kraft. Zwei und eins. Ein drin. Einer bleibt hier bei den Würfeln und Kraft ist dann plus eins. Also war zwei insgesamt. Mhm. Das war, glaube ich, meine Besorgskrankheit. Beschwitzt, ja. Das ist ein kleiner Bruder von Ja. Okay. Ja, du wirst schon ein bisschen klarer, aber das dauert noch, bis wir die Szenerie wechseln. Dann kannst du die Karte wegschmeißen. Gut. Das war jetzt im Endeffekt eine leichte Konsequenz. Ich habe jetzt nicht draufgeschrieben, aber regeltechnisch war es so. Dann geh ihn fragen. Ich bereite schon mal den Weg vor. Ja. Er bereitet den Weg vor. Ich gehe schon mal wieder raus. Ich gehe so lange. Der Bobby jetzt anfängt, eine Schleife in den Wald zu schlagen. Nein, ich. Nein. Ich zünd mir jetzt, tankt. Genau, ich zünd mir jetzt mein Räucherwerk an und dann warte ich drauf. Auf die beiden. Ja, also du kommst an und siehst im Endeffekt, wie er damit schwer beschäftigt ist, mit der Tochter des Verstorbenen zu trinken, wobei du das Gefühl hast, dass bei ihm immer mehr Wasser als Wein im Krug ist, als bei ihr. Ja. Hm? Juro. Also ich hoffe, du bist so schlau. Ja. aus Erfahrungswerten aus der Runde dachte ich mal, ich reife das besser vor. Ja, genau. Brasil fängt auch geistige Getränke. Ja, das ist ja umsonst Spirits auf Englisch, ne? Juro. Carlos ist drauf und dran, in den Wald zu stürmen. Hat ja einen Weg. Ich versuche herauszufinden, was wir dazu finden. Der Wald ist nachts gefährlich, schreit Sascha auf. Das ist aber jetzt nichts Überraschendes. Also ihr braucht jetzt nicht so zu gucken. Also ihr wisst es nicht, eure Charaktere wissen aber, dass nachts in den Wald gehen tendenziell kann man machen, aber dann sollte man vielleicht auch wissen, dass das gefährlich werden kann. Kann man überleben? Muss man nicht. Ja. Also du hättest das wahrscheinlich auch schon erwähnt, wenn ich dann gedacht hätte, dich darauf hinzuweisen, dass das keine gute Idee ist, aber... Ja, ich finde es eigentlich ganz witzig, wie die beiden sich aufführen. Ja, ich stehe ja draußen und warte ja jetzt auf die beiden. Bist bereit zum Rettungsschuss, ne? Zum Rettungsfangschuss im Genick. Ja. Ach, das war mal eine kurzfristige Warnung, so, na, so nach einem Schritt weiter erreicht den Wald, das reicht. Wenn es da nicht mitkriegen. Okay, ja. Nicht mehr. Ja. Also Sascha hat inzwischen scheinbar schon ganz guten Füllstand erreicht, würdest du sagen. Ja, gut, dann... Was wisst ihr denn so über den Wald? Dieses Wäldchen hier ist mir fremd. Da gibt es doch bestimmt etwas. Irgendetwas, wo die Familie hingeht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, es gibt halt wilde Tiere. Ihr wisst ja selber, dass die Tiere hier zuweilen etwas Besonderes sind. Also wir vor einem Jahr zum Beispiel, da haben wir immer wieder Arbeiter verloren. Aber dann hört es irgendwann auf. Oh. Und da hat dein Vater drauf geachtet? Wie meinst du das? Dass es aufgehört hat. Du merkst so, wie bei ihr so... Du hast das Gefühl, bei ihr fällt gerade so ein Puzzleteil so ganz langsam in Zeitlupe. Ich schieb's nochmal zurecht. So. Sie wirkt schlagartig deutlich nüchtern. Oh nein. Was ist damals geschehen? Die Tradition. Vater, du wirst doch nicht etwa. Nun sprecht es aus. Es geht Geht um die Seele eures Vaters. Sie schaut sich scheinbar um, ob außer euch noch jemand in Hörweite ist. Dem ist aber nicht so. Nun, es gibt einen Hain in diesem Wald. Ja, südwestlich von hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Himmelsrichtung vertauscht, aber eben die Ecke, wo nicht abgeholzt werden soll. Aber ich glaube, es war so rum. In der Mitte steht eine große Eiche und in früheren Jahren, noch lange vor dem Flugfall, war es üblich, dass der Erbe, oder dass nicht der Erbe, dass der neue Herr des Hofes dorthin ging einen blutigen Handabdruck, also er hat sich die Hand aufgeschnitten und einen blutigen Handabdruck auf der Rinde dieser Eiche hinterlassen. Und dies soll für die Zeit seines Lebens immer gewährleisten, dass die Gefahren des Waldes unsere Arbeiter verschonen und wir reiche Ernte an guten Hölzern haben. Diesen Hain gibt es wirklich und er zeichnet sich auch durch einen besonders wertigen Holzbestand aus, also das Holz drumherum logischerweise. Und die Eiche gibt es auf jeden Fall auch. Man kann sogar teilweise noch die alten Abdrücke sehen, aber diese Tradition ist schon vor Jahrzehnten als Aberglaube abgetan worden. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass mein Vater das gemacht hat. Aber du könntest dir zumindest, das wäre zumindest ein probater Anker, so ein Baum mit Blutsband. Gut. Damit kann ich weiter. Du hast geholfen. Sie gießt sich noch mal ein. Gut. Steh auf. Schnapp mir den Rest von meiner Klamotte. Deiner Klamotte. Sprich, Umhang oder so. Achso, ich dachte jetzt, mit deiner Klamotte meinst du wirklich deine Gefährten, aber gut. Das ist meine Posse. Ah, okay. Bevor wir gehen, also, hat euer Vater diesen Schwur geleistet? Nicht, dass ich wüsste, aber, es war schon komisch. Wir haben, vor einem Jahr haben wir wirklich mehrere Leute die verschwunden sind oder schwere Unfälle erlitten haben. Und das hörte wirklich sehr plötzlich auf. Also, ich weiß nicht, ob mein Vater das gemacht hat. Okay. Wenn ihr wollt, zeichne ich euch eine Karte, wie ihr dorthin findet. In meiner Wundertasche. Ich habe ein aktives Kartenpergament dabei. Einmal die Pläne des Meisters. Ich schwöre, dass ich ein Tun nicht gut bin. Ach nee, falsches Setting. Ist die Schadestasche. Ja. Sie skizziert dir im Endeffekt einen groben Plan des Waldes und weist euch auf verschiedene Punkte hin, an denen man erkennen kann, ob man noch auf dem Weg ist und so weiter. Es gibt aber einen Holzweg dahin. Ja, es tut mir leid, aber es du bist auf dem Holzweg. 5 € und die schlechte Wortspielkaste. Es ist ein Holzweg, es tut mir leid, es war kein Wortspiel. Der endet ja wohl mitten im Wald. Ja. Ja, dann nehmen wir uns dann die Tasche, schnappen uns ein paar Fackeln und die Karte übergebe ich dann meiner guten Freundin, den Hain. Lass sie nur uns finden. Wir müssen dorthin und... Ein Hain sie zu knechten. Ja. Was ist jetzt hier? Können wir endlich... Ja, jetzt können wir anfangen zu. Ich habe Beine im Bauch. Ich bin schon fast wieder betrunken. Ja. Ein Sechstel könnte auch genug sein. Dann hast du 2 Fünftel und 1/6, ne? verzweifelt über eure Wortspielchen schreite ich voran der Karte entlang. Vielleicht müssen wir den Sohn auch noch mal dazu bringen. So. Jungs, muss noch mal jemand auf Toilette. Das ja, geht hinter jedem. Hinter jedem Baum. Könnte aber auch dein Ende lauern. Ich war hier. Ich hoffe. Ups. Du bist eigentlich nicht der Meinung, dass das eine, als erfahrene Jäger, dass es eine wirklich gute Idee ist, jetzt in den Wald zu gehen. Das stimmt. Und vielleicht möchtest du das langsam kundtun. Jungs. Ist ja so, ich komme früher nach Hause wahrscheinlich, wenn du jetzt so machst, aber. Ich weiß ja euren Einsatz zu schätzen, euren Eifer, aber aus Erfahrung, nachts in dem Wald keine gute Idee. Das vermindert unsere Überlebenschancen, würde ich sagen, so um die 80%. Wir das ist eine hohe Zahl. Morgendämmerung abwarten und dann losgehen. Ja, also was nun? Laufen oder saufen? Saufen? Was oh, schön. Dann werde ich dir was zu saufen kaufen. Könnt ihr euch jetzt entscheiden? Ich stelle mich vor ihm hin so. Wacko! Ich gucke mir den noch mal so noch oben so einen an. Gucke mir meine gute Freundin an, die mir dagegen rät. Also der und ist keine Hilfe momentan. Der hat noch nicht mal eine Waffe. Der einzige ist eine Fackel in der Hand. Ich glaube, der müsste aber auch was haben. Ich schmeiß dich mit meinen so. Jonglagebällen kaputt. Oder eben ja, ein Deutscher, plus eins so Jonglagebälle. Ja. Beim Morgengrauen. Also saufen. Ich steck die Fackel im Boden. Morgengrauen zu trinken. Wäre vielleicht die Ansage gewesen. Hm? Beim Morgengrauen und fit wäre vielleicht die Ansage gewesen. Fackel in den Boden. Ich gehe mir langsam zu meinem guten Freund und sage, lass ihn ruhig saufen, dann können wir morgen früh ohne ihn los, ist eh sicherer. Oh, ja. Frau, braucht man nicht drauf hören. Trunkenbolde lässt man besser zu Hause. Ja, ja so mehr für mich. Geht ihr mal. Ja. Das Problem ist, das Geld und das Gold, das geht mir in den Wald. Richtig. Und wenn die Mission erfüllt ist, dann kann man Jagd und fahren. Eure Taschen sind genauso tief wie die von anderen Leuten. Da komme ich immer schön mit der Hände rein. Ja. Ich gehe mal was zu saufen suchen. Ja. Ich kenne mich ja in dem Gebäude aus. Ist auch da immer noch der Leichenschmaus ist jetzt ja. Auch nicht so sonderlich schwer. Auch wenn die Leute inzwischen mit deutlich weniger Begeisterung schmausen. Egal, umso mehr ist für mich da. Ja, muss ich nicht bezahlen. Als Tagelöhner. Also ich pflanze mich wieder an den Tisch. Essensplatte vor mir. Großen Krug. Und lausche den Gesprächen oder sowas um mir rum passiert. Ja, also die meisten, also die Schwiegertochter ist mit der Kleinen inzwischen schon verschwunden. Haben sich wahrscheinlich zur Ruhe gelegt. Der Hausherr oder der neue Hausherr besser gesagt, der sitzt im Endeffekt mit verschränkten Armen an der Tafel und macht so ein bisschen ja gute Miene zum bösen Spiel, weil er ist so wahrscheinlich da ein bisschen zwischen der Tradition, die da nun mal gewahrt werden muss, in Form dieses Leichenschmauses und der Wache und der Tatsache, dass die Sache natürlich gehörig in die Hose gegangen ist, hin und her gerissen. Ja, Sascha ist zwischen im Endeffekt, nachdem irgendjemand sie mit reichlich Alkohol versorgt hat, mit dem Kopf auf die Tischplatte gesunken und schnarcht mit einem atemberaubenden Geräusch vor sich hin. Ja. Ja, so schnarcht, das ist doch alles in Ordnung. Sie spielt das bei Dach. Wir sollten uns auch zur Ruhe begeben. Für uns beginnt der Tag früh. Das ist eine sehr gute Idee. Ich gehe noch, ich suche Duras. Gemündet in ein Lager. Ich wollte es die ganze Zeit schon sagen, aus Duras. Das ist mir witzigerweise erst aufgefallen, als ich hier auf den Bogen geguckt habe. Hallo? Sie heißt Risa. Ich bin Urlaubsplanet. Ja, jeder darf aber drüber rutschen. Richtig. Und anschließend schneide ich dir mit dem Jagdmesser die Eier ab. Jedem seine Jagdtrophäe. Und Carlos klingt auch schon so ein klein wenig. Nach Carlos, ja. Wer hat denn den Schnellstarter geschrieben? Weil die. Ich meine, Tal, der Schmied, Tor, naja, mit dem Hammer. Okay. Weil die Namen, sind fast alle aus dem. Idee und Autor Jörg Köster. Ja. Wissen wir, was er wohl so in seiner Freizeit guckt. Und hier Ralf hatte, wie hieß der andere? Tal. Wobei ich bei Duras bin ich mir ja, nicht mal sicher, ob ich mir den habe ich mir, glaube ich, den Namen hatte ich mir, glaube ich, aus den Fingern gesaugt. Der stammt, glaube ich, nicht aus der Namensliste, weil ich wollte jetzt nicht alle vorgeschlagenen Standardnamen für Leute aus Astrarion nehmen. Und daran bin ich schuld. Alrik. Ah, es gibt einen Dusas. Und das klang mir wahrscheinlich dann zu doof, als ich auf die Namenliste gekommen habe. Ein bisschen umgeändert. Also an dem Teil bin ich schuld. So. Ja. Duras nickt dir kurz zu. Ja, dann folgt mir mal. Und geht mit euch zum Gesindehaus. Ihr seid alle dabei, oder? Ist noch jemand zurückgeblieben? Ich glaube, der wollte trinken. Also ihr habt ihn nicht dazu animiert, ihn. Okay. Also ich werde ihn da schon drauf angesprochen haben. Aber unser Tag beginnt morgen früh. Das hast du ja gesagt. Das haben wir gehört. Und du solltest dir auch nicht auch zur Ruhe begeben. Also. Irgendwann, wenn der erste Krug leer ist. Und der zweite Krug und der Schlauch. Ja, und dann schläft er von alleine. Dann wird nochmal aufgefüllt und dann wird irgendwo sich hingelegt. Also ich kenne ja noch so die Schlafmöglichkeiten, wo ich mal war. Ja, überraschenderweise auch die im Gesindehaus. Genau. Und da quartiere ich mich dann einfach ein. Okay, wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Ja. So, ihr werdet im Endeffekt in ein. Ja, ihr kommt in das Gesindehaus, das sind ja mehrere Schlafräume. Brauchst du was Eigenes? Ich bin ja nicht so empfindlich. Also habe ich mir schon gedacht. Bettbezüge und so weiter, oder Betttücher und so weiter und Decken und so weiter findet ihr dort in dem Schrank. Dann bis morgen. Ihr seid jetzt im Endeffekt in so einem 8-Mann-Raum, aber außer euch scheint dort keiner zu sein. Also die Betten sind auch unbezogen. Betten ist vielleicht das Falsche, sind halt im Endeffekt Strohlager, über die man halt dann ein Tuch tut. Perfekt. Aber es ist zumindest das richtige Bettgestell, also soweit ist man da schon. Also die Wanzen haben ein bisschen Niveau oben. beim Rausgesagt, ich werde auch schauen, dass euer vierter Mann ebenfalls noch den Weg hierhin findet. Zeitig. Ihr wisst lachen selber, wie er ist, wenn er einmal angefangen hat zu trinken, oder? Nee, wissen wir nicht. Man hat gehört, Gerüchte, dass so eine gute Idee war, den anzuhören. Aber er hat sich freiwillig gemeldet. Also der alte Tal, mögen die 7x7 seiner Seele gnädig sein, sagte immer, dass Carlos immer doppelt so teuer war. Neben seinem Tagelohn kam immer noch ein Tagelohn an Alkohol obendrauf. Alte Gaukler saufen gut. Ja. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Oh je. Ja. Okay. So. Ich stelle einfach mal, um es uns beiden leichter zu machen, die Frage: Hast du ein gewisses Endziel, wann die Sache enden soll, oder säufst du so lange, bis du umkippst? Nee, nee. Also, ich ziehe mir einen sehr guten Pegel. aber. Ja. Sagen wir mal so weit, dass ich zumindest noch irgendwie ins Gesindehaus schaffe. Und ich schaue mal, ob du deinen Pegel findest. Würfel mal auf Kraft. Das wäre aktuell mit dem Würfel plus 1. Und dann hast du Kraft plus 1. Ja, mit Ach und Krach und wahrscheinlich auch schon ein Bier zu spät suchst du den Weg zum Schlafraum. Du merkst noch, wie, so während du raustummelst und überlegst, wo war nochmal der Damenschlafsaal, wie sich ein starker Arm bei dir unterhakt und dich in die richtige Richtung weist. Yeah. So spät schon? Ja. Leider nicht zum entsprechenden Schlafsaal. So. Wenn er sich verliert, dann ist er bald sicher so. Zum zweiten Mal dieser Nacht schreckt ihr aufgrund eines lauten Geräusches auf. Diesmal ist es aber nicht ganz so übernatürlich. Und zwar ein laut krakelnder Besoffener wird in euren Schlafsaal geschoben. Hey Jungs! Lass uns feiern! Gute Zimmer Nacht noch, ruft du was euch zu. Zimmerservice. Hallo? Spaßbremsen. Ein Sippel klingt gut. Lisa überlegt sich gerade, ob sie sich freundlich bei den Hammer mal kurz ausleihen kann. Zimmerservice. Haben wir es in der Schmiede gesehen. Für entsprechende Nacht, um gut zu sorgen, schlecht vorbereitet. Ich habe nur so Hackwerkzeug dabei. Also ihr könnt euch bestimmt draußen ein chirurgisches Kantholz organisieren. Der Meinungsverstärker Knopf hoch. Ja, ein Handtuch und ein Stückchen Seife reicht auch schon. Also werde ich dezent aufs Bett geworfen, ja? Also Duras hat dich mit einem Schub seiner prankenartigen Hand in den Saal befördert. Okay. Und während er die Tür schließt, hört ihr noch, wie er murmelt: Gut, dass ich am anderen Ende des Hauses schlafe. Ja. Also ich mache da noch so ein paar Minuten Radau. Und Rabatz und dann. Und dann machst du wieder Radau. Dann pinkt dich das hoch. Nach ein paar minus 1 Minuten klopft es sehr laut an eurer Tür. Könnt ihr mal die Fresse halten? Hey! Die Tür wird aufgestoßen und in der Tür steht ein großer, breiter, deutlich mies gelaunter Holzfäller und schaut einen von euch äußerst böse an. Da. Den kenne ich. So einfach, den kenne ich. Warum habe ich es eigentlich an der Stimme erkannt? Carlos, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du hältst die Fresse und legst dich hin. Oder ich leg dich hin und dann hältst du auch die Fresse und dann tut sie dir morgen weh. Wie sie befehlen. Und Bock. Ja, Mann. Er schüttelt den Kopf, murmelt irgendwas, was auf Löcher endet und zieht die Tür lautstark hinter sich zu. So. Kikiriki. Du bist gerade ins Bett gekommen. Fängt schon an. So in der Art. Ne? Krieg ich nicht mit. Ja. Man kann dich auch als Frachtgut auf den Pferderücken belegen. Ja. Ja. Ich glaube, ich lege mal einen Gruppenaspekt auf den Tisch. Arme und Hände auf unterm Pferd zusammenbinden, damit er ja nicht runterfällt. Ne? Ja, einen Gruppenaspekt ist aber. Ja. Kommt jetzt bestimmt sowas wie Unruhe. Ach, schön und brav ausgeruht. Mhm. Du siehst auch aus wie ein Baby hinter. So. Ich bin seit einer halben Stunde hier in die Küche und fülle den Proviant auf. Aber bei dir intern, ne? So. Und zwar heißt dieser Gruppenaspekt, der für euch aktuell alle gilt: Kater, schlecht geschlafen, halt die Fresse. Dann hab ich gar nichts gesoffen. Dann gilt für dich nur, die zweite Hälfte. Nee, die Ausnüpfungen von dem haben schon gereicht. Ja. Also wenn er jetzt nicht so Spaßbremsen wäre, dann würde ich jetzt meine Trommeln rausholen. Also da kann ich ziehen, irgendwann morgen mit dem Bogen. Wie der kleine... Mhm. Ich spiele Wilhelm Tell, aber ich ziehe nicht den Apfel. Wie früher die sondern auf das Ei. Wie die Duracell-Hasen. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Wie die Duracell-Hasen. Aus dem mächtigen Haus Duracell. Ne? Sehe schon, wir verstehen uns. Was ist ein Masselab? Ich, ne. Abkacken live. So. Gut, also ihr besorgt euch etwas Proviant in der Küche. Der eine mehr, der andere weniger. So richtig wohl fühlt ihr euch alle nicht. Der eine hat vielleicht einen Kater, der andere hat definitiv nicht gut geschlafen. Und schlechte Laune habt ihr definitiv alle. Also außer dir vielleicht, weil dir brummt definitiv mit Vollkaro. Du kannst allerdings das Kärtchen jetzt abschmeißen. Aber das Schöne ist, man fängt mit dem an, wo man mit aufgehört hat, dann geht es einem direkt wieder gut. Also Schlauch. Oh. Ihr riecht nur den Alkohol und geh nach draußen, um frische Luft zu schnappen. Siehst du? Ich mache einfach Fenster auf. Das ist die gute alte Zeit. Da bestehen die Fenster nur aus Holzrahmen und Laden. Das vor die Tür gehen, um frische Luft zu schnappen, war die freundliche Umschreibung für ich will dich nicht sehen gerade. Deine Geräuschanlage die Nacht hat gereicht. Die bestand nicht nur im Schlafen. Ja. Was aber auch primär dazu beigetragen hat, nicht so gut gelaunt zu sein. Ja. So, ihr seid theoretisch bereit? Ja. Ja. Dann macht ihr euch unter der Führung von Risa, die hoffentlich die Karte noch hat, auf den Weg in den Wald. Jeder von euch ist hoffentlich ein bisschen bewaffnet und voll motiviert. Ja, notfalls hätte ich noch eine Axt anzubieten, die ich hier abgeliefert habe. Überraschenderweise. Ein gesegneter Bolter! Ja, aber ohne Munition. Ausrüstung steht da nicht drauf. Und auch ohne Bajonett, bevor du fragst. Ausrüstung steht da nicht drauf. Aber du wirst einen Dolch haben oder einen. Also, grundlegend ist es so. Halsabschneider. Also, um das kurz zu erklären: Jeder hat das, was nach seinem Konzept Sinn macht. Waffen geben keine Boni oder so. Das heißt also, du hast wahrscheinlich irgendeine typische Kriegswaffe, eben Schwert, Hammer. Worauf, was du denkst, was zu deiner Meinung nach zum Charakter am besten passt. Ja. Ein Gaukler wird sehr wahrscheinlich wird so wahrscheinlich eine Lagekeule. Wird wahrscheinlich zuhören auf -2 haben. Du wirst wahrscheinlich eben irgendwelche jonglierfähigen oder artistisch sinnvoll machen, also sprich Wurfdolche, Wurfkeulen, vielleicht auch eben noch eine Keule für die Verteidigung gegen den bösen. Ja, du wirst wahrscheinlich Jagdmesser, Bogen, irgendwas in die Richtung dabei haben, vielleicht auch ein Kurzschwert, da du als Jägerin ja auch noch sozusagen Teil der Stadtwache bist, oder der Dorfwache in Grünwald. Ja, und du wahrscheinlich auch wieder irgendwie so einen Stab oder einen Dolch, vielleicht auch Schmied. keine was? Ahnung. Pferde. Degen oder sowas halt. Wenn du einen auf feiner, Lord machst. Ein Flächenangriff, ne? Ja, ein Pferd. Also, das könnt ihr euch frei aussuchen. Es wäre schön, wenn ihr es nicht alle 5 Minuten wechselt. Ansonsten, also gerade bei einem gestählten Veteran, der wird wahrscheinlich auch noch eine Zweitwaffe dabei haben. Und sei es eben auch nur noch ein Messer oder ein Dolch. Aber ja, ein Dolch werden wir eh alle haben, weil Esswerkzeug. Ja, wobei es gibt doch durchaus einen Unterschied zwischen einem Esswerkzeug und einer Waffe, mit der du in den Kampf gehen möchtest. Sowohl was Qualität als auch Schärfe angeht. Und länger. Ja. Das Esswerkzeug ist schärfer. Da finde ich glaub, zu lang. Also wird ja jeder so ein Jagdmesser, ja. Also ihr werdet auf jeden Fall ein Arbeitsmesser definitiv dabei haben, eventuell auch noch zusätzlich ein Essmesser, aber nicht zwingend ein kampffähiges Messer. Mit dem kann man auch fies jemanden schneiden, aber es ist halt eben nicht das Gleiche. So, ja. Braucht noch jemand irgendwas? Will noch irgendjemand irgendwas organisieren? 12er Streifen Aspirin oder so? Nö. Okay. Mir fällt nichts ein, was wir. Tendenziell, wenn ihr das da loshaben wollt, wäre das für jeden eine Probe auf Kraft, die natürlich durch, wenn man sich irgendwelche Hilfsmittel dazu nimmt, auch noch unterstützt werden könnten. Also wenn man jetzt hier ein klassisches Katerfrühstück oder so macht. Ja, was Besseres könnte ich gar nicht. Hätte ich jetzt gar nicht. Außer so ein Katerfrühstück. Oder ob ich irgendwelche Hausmittelchen kenne. Kannst du ja mal wissen würfeln. Ja. Wissen wäre nebenbei eine Alternative zu Kraft. Also Wissen geht auch, fällt mir gerade ein. Okay. Ja, aber ein Heil weiß ich nicht. Kader kann man theoretisch. Ja, rein. Minus 1. Ich mach Kraft. Also das Hausmittel wird, hilft dir dabei, deinen Magen zu entleeren. Ah. Super! Jetzt hast du fast wieder Hunger. Das war ein Schwierig. Wir waren auf Kraft. Kraft ist so wahrscheinlich das nur plus 1. Ja. Perfekte Grenzen. Ja, man kann auch Wissen für Hausmittelchen bist bei 1. Was hast du genommen? Die Kraft. Alles Kraft. Also Kraft wäre jetzt einfach das Überwinden und ein Hausmittelchen nehmen wäre Wissen. Bei einem hat es funktioniert. Ich habe 5. Weil ich habe Kraft 4 schon alleine. Da muss ich schon ganz schlecht würfeln, wenn ich da. Ja, der eine kann das halt besser als andere, ne? Ja. Wer hat denn mehr als 2 geschafft? Also bei dir weiß ich es jetzt, aber glaube ich sonst keiner, ne? Okay. Dann bist du da schon mal raus. Du merkst so, wie jetzt so die ey, Jungs, Mädels. Luft des wie sieht's Waldes aus? Können wir los? Wie sieht's nicht so verkatert laut aus? Ich habe nichts getrunken, ich bin einfach nur brummig, weil der den ganzen Tag geschnarcht hat. Bisschen Bewegung, dann geht's gleich besser. Ich murmel jetzt gerade sowas von mich hinten, nicht nur ein Sonst, sondern auch ein Scheiße in der Gruppe. Hol ich gerade heraus und setz mich so ganz langsam in Richtung Pferde in Bewegung. Ja. Mach dir hier mal rein. Der Wald ist nebenbei recht dicht, also Pferde würde ich jetzt lassen. Oder würdest du jetzt lassen? Also ich auch, aber ja, dein Charakter finde ich das, glaube ich, nicht so. Kooperativer Wald. Ja. Ja, dann, ist schon lange kein Holzfäller mehr durchgegangen. Bin ich so nett und wenn ich schon gerade bei den Pferden bin, kriege ich wenigstens ein Leckerli von mir und dann gehe ich dann wieder zu meiner illustren Feiergruppe zurück. Ich hätte noch ein paar Stunden schlafen können. Sieht man. Los, aufraffen. Du auch. Ich hätte gerne geschlafen, aber die musikalische Untermalung war eher suboptimal. Ich tue so, als ob ich das nicht höre. Ich ignoriere das. Klassiker. So. Ja. Ihr macht euch auf in den Wald. Komm mal diesmal dazu, auf Seite 2 zum Blättern hier. Ja, die NSCs sind ein eigener Block daher. Ja. Jo, und der Mantel sind in Ordnung. Geht herab. So. Ihr seid eine gute Viertelstunde unterwegs und die Bewegung hilft auch den Restlichen, dass es ihnen zumindest ein bisschen besser geht. Ihr seid immer noch beeinträchtigt. Den Schlaf holt ihr jetzt auch nicht mehr nach, aber zumindest so die ganz schlechte Laune ist ein bisschen weg. Ihr denkt nur noch alle 2 Minuten darüber nach, Carlos umzubringen. Jagdunfall. Es kam direkt auf mich zu. Ja. Ich versuchte da dran vorbei zu schießen, aber jetzt genau den Pfeil reingelaufen. Wollte eigentlich jetzt auch treffen, der hinter ihm war. Es gibt keinen Orks in diesem Setting. Wo sehen Sie 47 Mal in mein Jagdmesser gelaufen? Er ist 17 Mal mit dem Rücken in mein Messer gefallen. Er hat sich den Pfeil aus meinem Köcher genommen und sich den durch den Kopf gerammt. Nur weil er so jämmerlich geweint hat. Ja. So, links von euch hört ihr ein Knacken. Wie reagiert ihr? Als ob jemand auf einem Ast getreten wäre. Ich gucke die drei an und sage, guck mal nach. Ich bin eine Frau, zu Hause sage ich auch immer zu meinem Mann, geh mal gucken. Wer da? Hilfe! Ihr hört erneutes Knacken. Wer auch immer das ist, wird schneller und sprintet nun in deine Richtung. Sein. Hm? Er hat ja gerufen. Ja, das ist gut. Dann Schallortung. Batman. Ja, Echolot. Und nach einigen Augenblicken. Handwaffe bereit. Stolpert ein leicht zerzaust wirkender Waldarbeiter aus dem Unterholz und landet mehr oder weniger vor deinen Stiefeln. Ah. Wofür rennt er weg? Wir wurden angegriffen. Zwei weitere Männer kommen schwer atmend aus dem Unterholz gehastet. Bei einem siehst du sofort mit Kennerblick, der ist verwundet, weil der hält irgendwie die Schulter komisch. Ja. Hm. Wer hat recht? Was ist geschehen? Wir wissen es nicht. Sie kam in der Nacht ganz plötzlich. Wir hörten ein komisches Zischen. Wurden dadurch wach. Ja, und doch und konnten nichts finden. Und dann sind wir, nachdem wir zurückgekehrt sind ins Lager, hörten wir plötzlich einen Schrei. Und ja, ich weiß nicht, dann wir sind gerannt und einfach nur gerannt. Dann hat Erik etwas erwischt. Er deutet auf den anderen, er dreht sich leicht zur Seite und ihr seht im Endeffekt, wie ihm hier so knapp unterhalb des Schulterblatts ein Wurfdolch im Fleisch steckt. Lasst mal sehen. Wie war das mit den... Nee, ich bin ja eigentlich... Verwundungen oder so müsste ich ja durch meine Also Geschichte du als bist wahrscheinlich von den Anwesenden neben dem Juro der beste Wunddoktor, ja? Ja, zumindest kann ich die Art und Weise Wissen habe ich ja. Allerdings, ja, immer plus eins. Ja gut, aber es geht ja auch ein bisschen darum, was man weiß, ne? Ja, genau. Ja. Also sieht es so aus, als könnte man die Waffe... steckt die tief drin, oder? Also... Du würdest jetzt sagen, also grundlegend. Dann kommt Würfel erstmal. Müsste die Jägerin nicht eigentlich auch ansatzweise wissen? Ja, grob vielleicht schon. Du weißt, dass man das 1:1 auf den Menschen übertragen kann, ist die Frage. Aber also, auch du wirst ein bisschen bei einer 1. Also, du bist dir gerade nicht sicher. Also, du meinst, die hätte mal ein Weibel gesagt, es wäre im Servicefalle besser, wenn eine Stichwaffe stecken geblieben ist, sie erstmal stecken zu lassen, bis wirklich ein Wunscher zur Stelle ist. Ja. Mich interessiert ja erstmal. Die Waffe sollte drin bleiben. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Wie viele Leute oder von wie vielen wurde die angegriffen? Wir haben gar nichts gesehen. Es war ganz plötzlich, es war stockdunkel, die Fackeln waren auf einmal aus. Wie gesagt, kurz vorher war der erste Schrei und es tut mir ja leid für die anderen, aber wir sind einfach gerannt. Wissen nicht, was mit den drei anderen ist. Entschuldigung. Mich interessiert ja mal, was für eine Art Wurfdolch das ist. Kommt der aus einer bestimmten Gegend? Ist der von einer bestimmten Machtart? Der steht nicht Made in China drauf, sagen wir es mal so. Ja, aber auch trotzdem haben gewisse Stile. Made by Trollen, ey. Das war richtig. Kannst ja mal eine Wissensprobe machen. Na, eins. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Dann bleibst du erstmal bei der Eins. Das ist auch nichts, was man da jetzt. Wahrscheinlich ist jetzt nicht von der Waffe auf die Kreatur schließen Nein. können. Also könnte jetzt höchstens von dem besten ausgebildet zünden, aber. Ja, das würde ich dann mal tun. Okay, dann wird sie plus 2. Das würde zumindest für ein paar Infos schon reichen. Ja. Okay, dann hast du jetzt eine 3. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Dolch. Du würdest jetzt also sagen, von der Größe des Griffes her wäre das eher von einem Kind, also von der Griffgröße, oder eben von einem kleinen Wesen. Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, am Anfang bei der Einleitung, hier in diesen Wäldern leben halt durchaus tiermenschenartige Dinge. Bist dir nicht sicher, aber du hast so einen Dolch selber noch nie gesehen und müsstest ihn jetzt auch erstmal in Ruhe. Es könnte die Waffe eines Schleichers sein. Schleicher sind im Endeffekt, ja, du hast selber noch zu deinem Glück noch nie einen gesehen. Die sind halt in der Nacht jagende, man sagt katzenartige, ja, Tiermenschen, die halt eben für, ja, Heimlichkeit, Verschlagenheit, und manchmal auch ein bisschen, ja, Unberechenbarkeit bekannt sein. Also es kann sein, wenn du im Wald einschläfst, dass du wach wirst und dir fehlt aus deiner Geldbörse ein blitzelndes Glasstück und es steckt noch ein Dolch drin, so nach dem Motto. Oder es könnte sein, dass du gar nicht mehr aufwachst, weil dir die Kehle einfach durchgeschnitten wurde, aber dafür liegen deine Sachen noch da. Also die sind halt ein bisschen irrational. Folgen zumindest keinem für Menschen nachvollziehbaren Denkmuster. Also Katzen. Ich wollte jetzt hier nicht spezizistisch werden, aber ja. Höre ich einfach Vorurteile gegenüber Katzen raus. Ich bin Allergiker, ich darf das. Genauso. Und ich habe mich ja nicht spezizistisch zu werden, aber irgendjemand hat ja damit angefangen. Nun, ich würde vorschlagen, dass Sie sich zum Hof begeben für die Behandlung. Der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist ja sicher. Also uns ist dort nichts über den Weg gelaufen. Es ist doch nur noch 15 Minuten zur Baumgrenze, also. Der Dolch ist ein wenig klein. Könnte der eines Schleichers gewesen sein. Bist du Schleichern schon mal begegnet? Nee, wir hatten nur Schlachten gegen Barbaren geführt. Fieseste Barbaren. Die hatten große Äxte und Hammer und fette Schilde. Wie sieht es mit dir aus, Risa? Bist du schon mal Schleichern begegnet? Nur auf Distanz, wenn ich ihnen die Pfeile in die Köpfe gejagt habe. Gute Aussage. Lass uns weitergehen. Oh, wenn hier die Kriegserfahrenen meinen, wir müssen weiter, dann. Ja. Ich schließe mich da einfach mal an. Dir! Weißt du etwas über Schleicher? Nö. Gut. Düpp. Ja, ihr. Ein Achtel. Aber vielleicht hat mir ja schon mal jemand von meinen Veteranenbekannten was über einen. Entsprechende also, Kreatur erzählt. Das, was ich gerade im Endeffekt wiedergegeben habe, ist halt zumindest in der Folklore weitestgehend bekannt. Ja. Also, könnt euch jetzt aussuchen, welche Bits und Pieces ihr davon schon mal gehört habt. Also es kann auch wirklich sein, dass du schon mal im Wald begegnet sind. Die sind nicht so zahlreich, dass man über sie stolpert, aber sie könnten durchaus mal ein Problem in euren Jagdgründen gewesen sein. Ich dachte, es war ein Reh. Ja. Warum kommt der Pfeil zurück? Ich habe große Schuhe. Ich weiß nicht, hier Schuhe sieht der Pfeil natürlich auf. Ja, ihr. Also, wir deuten den Waldarbeitern den Weg. Ja. Okay, danke. Kommt viel Glück, was auch immer ihr vorhabt, aber passt auf euch auf. Sind wir hier richtig auf dem Weg zur zum Hain? Hain? Er schaut dich ein bisschen verwundert an, nickt dann aber. Ja. Also, mir ist es als Spieler jetzt nicht bekannt, ob das hier. Mir ist jetzt als Spieler nicht bekannt, ob das hier etwas Hochheretisches ist, da irgendwie so irgendwelche Rituale an einem. Nee, also es ist. Baum durchzuführen. Also. Das, sagen wir so, das ist jetzt nicht unbedingt, das möchte man, je nachdem, wie der so drauf ist, nicht unbedingt mit dem Priester. Mit dem Priester aus dem Nachbarort diskutieren, wenn man sowas macht, aber das ist eine abergläubische Welt, also solche Rituale zu pflegen. Grundlegend ist natürlich so. Ist nicht immer die schlauste Idee, irgendwie Blutpfände zu geben, weil das macht ja meistens nicht viel Spaß. Also. Jetzt weiß man halt auch nie, welchen Effekt der Fußfall eben auf solche Dinge noch zusätzlich hatte. Weil scheinbar ist ja so eine Geisterfernabsaugung, wie jetzt bei dem Scheiterhaufen, den ihr da gemacht habt, vorher noch nicht passiert, weil das hätte man sich wahrscheinlich berichtet. Da. Verdammt, wir haben jetzt unseren Soundtrack. Ja. Ja, dann hole ich mal meine Harfe raus. Ne? Du musst ja eigentlich mal schlau machen und die Seiten auslegen. Ach. Ich brauche. So. Trubadix. Genau. Ach, okay. Heißt das, wir müssen dich jetzt beim abschließenden Fest auch noch fesseln? Nee, nicht nur fesseln, auch Knebel. Da könnt ihr ja schon mal anfangen. Es gibt so eine einfache Methode, einfach die Stimmbänder durchtrennen. Deine ich sag die Knochen, ne? Okay, ihr folgt eurem vorgegebenen Pfad weiter in die in den Wald. Erneut hört ihr ein lautes Knacken aus dem Wald, irgendwo rechts von euch. Sehen den Anschlag in diese Richtung. Waren jetzt noch drei weitere hier. Du kannst einige Meter weit ins Unterholz blicken, siehst aber nicht. Bedeute meinen Kollegen, zeig in die Richtung. Macht mal alle eine Warnung. Oh je, das wird wieder mal schief gehen. Eins. Wahnsinn, eine 2. Ja, das wird ein neues Minus, Liegensystem, ne? So vom Würfeln her. Also Würfel heben sich komplett auf. Bleibt der Ach nee, das ist normal. Bist du so ein Meisterwürfler sonst? Ja, ich mache das genauso. Bei mir ist das als SL-Würfel nicht immer super, als Spieler kannst du es auch knicken. Was hast du? Also die heben sich hier gegenseitig auf und dann plus 1. Okay, du hast 200. Also du müsstest 5 haben, wenn ich das richtig sehe, ne? Was hast du? 1. 1. Die Riege hier hört nichts. Wir sehen auch nichts. Wir hören nichts, wir sehen nichts. Leises Wimmern, eine Frauenstimme aus der Richtung. Ja, dann gebe ich doch meinen tapferen Kollegen Bescheid und schlage vor, wir gehen ganz langsam, heimlich und leise in diese Richtung. Heimlich und leise? Da wir ja gesagt haben. Ja, nicht wie Elefanten herumtrampeln. Hallo, hallo, hallo. Sondern einfach erstmal schauen. Okay. Ja, dann. Also, ich versuche mein Bestes. Bin ich ja mal gespannt. Wie gut wir schleichen. Dann mach doch einfach mal eine Heimlichkeitsprobe. Wir hatten ja gesagt, dass das hier nicht stimmt, ne? Mit dem plus 4, ne? Für den 4. Soldaten, ne? Also ich finde das besser, sagen wir so, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das ist irgendwie von einem Carlos kopieren oder so. Genau. Weil das wäre ein plus 1. Der Charakter wäre sonst echt übermächtig eigentlich. 5, ich habe 3. Ich habe 1. 1. Du was? 3. Ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die nicht vorhandene Aufmerksamkeit. Ja. Ja, da du hast ja wirklich gut gewürfelt, bist weit über dem, was ich haben wollte, wenn 2 ein bisschen drunter sind, du bemerkst, dass 2 deiner Begleiter etwas grobschlächtiger sind in ihrer Bewegung und beginnst sie vorsichtig an den größeren Ästen vorbeizuleiten, dass sie nur über die ganz kleinen Äste steuern. Bei mir war das nie so Thema. Wir waren ein großer Kampfverband. Was mehr im lauten Vorsturm, ne? Ja. Also anschleichen war nie so das Ding. Laut aus Überzeugung. Ja. Ja. Ihr folgt der von ihr vorgegebenen Route. So langsam hört ihr das Wimmern auch und es führt euch noch ein Stückchen weiter in den Wald herein. Auf leisen Sohlen schleicht ihr vor. Du gehst vor, ne? Mhm. Bitte noch eine Wahrnehmungsprobe. Ich hoffe, das ist wirklich eine Frau und nicht etwas anderes. Oder eine Frau und etwas anderes. Ja, das würde ich sagen, hebt sich auf. Das ist 0, Wahrnehmung 4. So, ich gehe mal davon aus, du wirst ganz hinten laufen, weil du musst ja gewissen Leuten beim Schleichen helfen. Mhm. Dann macht ihr beide mal eine Wahrnehmungsprobe. Mhm. Null. Der hebt sich auf. 2. Mhm. Okay. So, Carlos, nun ist es an dir. Wahrnehmung. Wir doch mal aufs Gucken, bitte. Wahrnehmung hattest du. Das ist 1. Durchschnittlich. Hattest du 2 oder 3? Das ist glatte 0. Also plus minus 0 ist das. Ja, also haben wir insgesamt aber. Nein. Die sind neutral und die heben sich ja gegenseitig. Hier ist ein Plus und ein Minus. Ja. Ein Neutral und einen Minus. Du hast dann durch den Minus von deinem. Ja, dann Minus gibt deinen Bonus auf. Verwirrt. Okay. Dann hättet ihr gar nicht mehr würfeln brauchen. Entschuldigung, ich habe 3 verstanden. Die hätten nämlich gerade nicht gereicht. Du bleibst abrupt stehen, als du vor dir eine wirklich fast meisterhaft getarnte Fallgrube entdeckst. Nett. Bin ich jetzt so nett und sag, Carlos, geh mal vor? Oder? Ja, und dann musst du rausfinden, ob da Spieße drin sind oder nicht. Oder wie. Ja, genau. Sind da guck so ein Gaukler ist geschickt, der kann sich aus jeder Situation rauswinden, aus Fallgruben. Nein, es ist geschickt zwischen die Spieße gefallen. Ja, aber ich. Leider hat ihn doch ein Spieß getroffen. Das sage ich jetzt nicht. Ich habe schon liegen mit 12. Ja, aber das ist doch nur eine Sprache. Ich kann da drauf laufen. Da ist er ja gerne im Wald, in der frischen Luft. Und jetzt mittlerweile wieder richtig gute Laune hat, ist er so nett und macht euch darauf aufmerksam. Da ist eine Fallgrube. Dann bleib ich doch mal abrupt stehen. Gut. Kater ist vorbei, immer mehr. Okay, alternativ. Drumrum laufen. Das ist eine gute Idee. Möchtest du vorgehen oder soll ich lieber? Ladies first, das finde ich gut. Ich gehe langsam und bedächtig. Mhm. Taste ich mich da mal rum. Lady. Ich hätte ihn vorgehen lassen sollen. So fein warst du da auch. Ja. Irgendwie sind da wohl mal die Hochzeitsglocken zugegangen. Ja, natürlich einen Blick in die Fallgrube zu werfen. Ja, also die ist komplett abgedeckt. Du hast halt einfach durch Glück gesehen, dass da nur lose Blätter auf einen Rahmen aufgelegt waren, weil du doch ein bisschen durchgucken konntest. Also. Will ich wissen, was da drunter ist? Kannst du später nochmal nachgucken. Hier muss doch irgendwo die Fallgrube gewesen sein. Genau. Ich mache euch einfach mal den Vorschlag, während ich schön mit Pfeil und Bogen im Anschlag absichere, dass einer oder zwei von euch mal so ein bisschen die Abdeckung beiseite räumen, um zu gucken, ob da eventuell das Wimmern der Geräusche ist. Ja, das Wimmern kommt noch tiefer aus dem Wald. Also schon nicht in der Richtung. Gut, dann scheiß auf die Fallgrube. Hm? Okay. Ja. Oder zum Einsturz bringen, damit wir beim nächsten Mal besser sehen. Damit wir weiterspringen können, ja. Ja. Sollen wir ihn reinschubsen oder nein? Also würde ich vorschlagen, so die Abdeckung da mal die Fallgrube entschärfen, okay. Ein Stöckchen drauf werfen. Das ist eine gute Möglichkeit, um das auf dem Rückweg nicht nochmal zu finden. Da. Falle also, auslösen. Nicht nochmal reinzulaufen. Ja. Du weißt, dass du gegen das GGG verstößt, ne? Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hallo. Das Gaukler-Gleichstellungsgesetz. Also. Nein, verstoße ich nicht gegen. Alle Gaukler werden von mir auf die gleiche Art und Weise hingerichtet. So. Es herrscht ein gleiches Maß an Misshandlung. Ja. Gut, ihr. Ich kann versichern, die Tode waren alle gleich schmerzhaft. Finden wir was Unangenehmes in dieser Grube. Ja. So, also inzwischen würde ich sagen, hat sich euer Kater nochmal erledigt. So. Das ist gut, ihr beide habt eine Katze da. Also bringen wir jetzt die Fallgrube da zum Einsturz. Oder entfernen die Abdeckung. Genau. Okay. So, lass uns da einfach irgendwie ein paar Äste drauf. Ja. So, so. Ein großer Ast, der schwer genug ist, bringt das Ding zum. Zum sie zusammenfallen. Und dann neuen, auch, dann dunkler Wald voller Geräusche. Loch, genau. Ja, oder du mit deinem Stab so mal Stocher, bis das Ding zusammen. Ja, ich denke mal eher Kurzschwert. Irgendwas, was pieken kann. Auf jeden Fall Abdeckung platt. Mhm. Ja, es ist nur eine tiefe Grube. Also der Fall wäre schmerzhaft gewesen, hätte aber wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass sich jemand was schwerer verletzt. Also gut, man kann sich immer gut ein Bein bei sowas brechen. Oder auch mal eine Schulter oder so, je nachdem, wie dumm man aufkommt. Erfahrene Leute vielleicht sogar das Genick, aber da muss man sich schon anstrengen. Schulter funktioniert nur mit Treppen. Athletik, oh, -2, ja. Bei -3 wäre es. Man hat sich jetzt nicht mega Mühe gegeben, den Boden da unten zu begradigen. So, ihr folgt weiter dem Wimmern. Ja. Gut. Und ich überprüfe mal die Richtung. Wir entfernen uns jetzt von Heim. Ihr entfernt euch die ganze Zeit aus eurer Zielrichtung, ja. Also kommt nicht dahin, wo ihr wollt. Nicht, dass wir uns jetzt hier noch verlaufen, meine Herren, Dame. Ihr behaltet den Weg im Auge. Also, das kriegt ihr hin. Nein. Du darfst dich jetzt gerne beleidigt fühlen. Ja, das, ja, natürlich. Ich sag dir dann Bescheid, falls ich dich aus den Augen verliere, wenn ich dich lotsen oder wieder zurücklaufen muss. Und überlege ich mir, wie ich die Abdeckung für die Fallgrube wieder herstelle. Ja. Ja. Ihr lauft noch einige kurze Minuten durchs Unterholz und entdeckt die Quelle des Wimmerns. Eine Holzfällerin ist an